Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 66 des Gabelbissen Podcast. Wie vielleicht schon vom Titel her vermutet, sitze ich heute nicht allein vor dem Mikrofon. Und so habe ich wieder einen ganz charmanten Gast bei mir sitzen. Ich nehme an, die meisten wissen, wer heute bei mir ist. Hallo Zwerge, herzlich willkommen wieder mal bei mir vor dem Mikrofon. Hallo Tuisa, danke für die Einladung. Du weißt, wie immer gerne. Ja, klar. Und für mich ist es immer total interessant, weil die Zwerge, wie ihr wisst, die erzählen sich immer von Themen, wo ich persönlich jetzt nicht so firm mit der Thematik bin. Man, klar, ich verwende das Ganze, aber so Hintergrundwissen, das habe ich nicht so im Detail wie unsere Zwerge. Bevor wir jedoch zum eigentlichen Thema der heutigen Folge kommen, möchte ich euch noch gerne ein Audiokommentar vorspielen. Und zwar hat mir der Robert etwas zur letzten Folge zum Thema Blunzen geschickt. Ja, und eine kleine Richtigstellung, die mir vermutlich ewig nachhängen wird, weil ich damals, irgendwie ist mir das Wort nicht eingefallen, dann muss er auch noch was dazu sagen. Ich würde mal sagen, spielen wir mal das Audiokommentar ab. Hallo Thomas, als fleißiger Hörer deines Gabelbissen-Podcasts dachte ich mir, ich nehme mein bestes Hochdeutsch zusammen und schicke dir einen Audiokommentar. Zum ersten zur Weinfolge, der richtige Begriff für ein Weinanbaugebiet ist natürlich ein Weingarten. Bei den Begriffen Feld und Acker hat es mir als Bewohner einer Weinregion die Nackenhaare aufgestellt. Zum zweiten zur Blunzenfolge, wo früher in meiner Grundschulzeit mein Vater ab und zu ein halbes Schwein gekauft hat, die wir zusammen als Familie verarbeitet haben, sei es Speckwürfel geschnitten und daraus Krammeln herzustellen oder die besagte Blunzen. Dazu war meine Großmutter eingeladen, die teilweise bis zu den Ellbogen in dieser Blutsuppe herumgerührt hat. Dann hat sie sich genüsslich den Finger abgeschleckt und hat immer gesagt, Robert, wenn die Masse zu sauer schmeckt, dann ist sie gerade richtig, um gekocht zu werden. Ja, danach wurde sie in diesen Plastiktüllen abgefüllt, gekocht und aufgehängt. Als kulinarischen Tipp vielleicht, man kann die Blunzen auch sehr gut sauer essen, wie auch die Extrawurst. Man macht eine Marinade aus Essig und Öl, ordentlich Zwiebel, Pfeffer, Salz, legt sie darin ein und isst ein Stück Brot dazu. Das ist unser Lieblingsessen aus der Blunze. Also dann, lieber Thomas, mach weiter so. Tschüss, baba. Danke, lieber Robert, für das Audiokommentar. Hat mich echt total gefreut. Du bist übrigens der Erste, der mir sowas geschickt hat. Wenn auch ihr mir sowas schicken wollt, jederzeit gerne. Die Smartphones heutzutage haben alle irgendwie eine Audio-Recorder-App. Also bei iOS wüsste ich, dass da was dabei ist. Bei Android, da fangen wir mal die Zwerge, die hat ein Android. Ist da irgendeine Aufnahme-App voraus aus dabei? Ja, es gibt eine Sprachaufzeichnungs-Applikation drauf. Okay, dann seht ihr also Android und iOS, ihr könnt das aufzeichnen und mir das schicken. Format ist egal, Wave, MP3, was ihr auch immer aufnehmen könnt. Ja, was würdest du sagen? Könntest du dir eigentlich vorstellen, so Blunzen selbst zu machen? Das ist eine gute und schwere Frage. Wahrscheinlich könnte ich es machen. Ich müsste nur nicht bei der Produktion der Blunzen dabei. Also ich brauche nicht bei der Schlachtung dabei sein, aber wahrscheinlich könnte ich dann die Blunze schon verarbeiten. Ja, isst du euch gerne? Also man, so würde ich es auch sehen. Isst du eigentlich gerne Blunzen oder bist du eher so wieder ein bisschen, wie ich zeitlang sehr skeptisch war, jetzt nicht so der Riesenfreund? Na, wenn es eine gute, wirklich gute und selbstgemachte Blunzen ist, dann habe ich nichts dagegen, nur ich mag diese ganz fetten Blunzen nicht. Ja, das kann ich verstehen. Bin ich generell nicht so der Freund von so fetten Sachen. Muss ich nicht unbedingt haben. Ja, wenn es gerade wieder Blunzenzeit ist und wirklich eine gut riechende Blunze bei meinem anderen am Tisch steht, dann könnt ihr wahrscheinlich nicht widerstehen, zumindest einmal zu kosten. Verstehe ich, ja. Und wie isst du am liebsten? Magst du so sauer, wie es der Robert beschrieben hat, oder einfach nur so runtergeschnitten oder als Gröstel? Oder? Ja, also ich hätte nichts gegen ein Gröstel oder so runtergeschnitten mit Sauerkraut und so. Mhm. Das ist schon. Ja, das stimmt. Habe ich aber, wie ihr wisst, erst sehr spät gelernt, dass das wirklich gut schmeckt. Ja, ich würde sagen, jetzt genug zum Thema Blunzen. Nochmal danke fürs Audio-Kommentar. Ich würde sagen, Wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Folge und meine erste Frage, was hast du uns denn Schönes mitgebracht? Wie du sicher an den Temperaturen schon langsam erahnen kannst, kehrt der Frühling zurück. Ja, zum Glück. Heute haben wir in Wien immerhin schon 9 Grad Celsius draußen. Könnte ruhig noch mehr werden, aber man gibt sich mit kleinen Sachen immer zufrieden. Ja, und du musst dran denken, die Natur braucht ja auch seine Zeit, sich an alles zu gewöhnen. Wenn das jetzt so springt von auf, dann ist das ja für alle nicht gut. Uns geht es ja kreislaufmäßig auch nicht gut. Also. Das ist richtig, das merkt man vor allem ältere und ziemlich junge Menschen, die haben da leider mit diesen ihren Temperatursprüngen, die wir haben, jetzt sehr zu kämpfen. Aber auch die Natur, wie du gesagt hast. Ja, und dadurch, dass die Natur schon langsam wieder aus ihrem Winterschlaf zurückkommt, habe ich auch so ein Winterschlafkräuterlein mitgenommen, und zwar den Bärlauch. Winterschlafkräuter? Ich meine, Bärlauch, ich muss sagen, ich liebe Bärlauch und freue mich immer, wann die Saison kommt. Da wird natürlich immer gepflückt und verarbeitet, aber wieso ist es ein Winterschlafkräuterlein? Naja, weil es ja auch eines der ersten Kräuter ist, das aus dem Boden sprießt nach den Schneeglöckchen. Jetzt habe ich das halt als Winterschlafkräuterlein bezeichnet. Ach so, okay. Ich habe gedacht, das, der Winter oder der Frost hat irgendwas mit dem Bärlauch direkt zu tun, dass der irgendwie, ja, keine Ahnung, zu treiben beginnt oder so. Na, indirekt. Du greifst schon wieder vor. Ich greife vor. Na, das war nur eine Frage aufgrund der Namensgebung. Nein, das passt vollkommen. Nein, Bärlauch ist zum Beispiel ein Kaltkeimer, das heißt, die Samen müssen zumindest einmal eine Kälteperiode durchgemacht haben. Also kannst du sagen, okay, nach dem Winter ist die Chance, oder wenn es wirklich kalt war und frostig war, dass der Bärlauch, neue Bärlauch entsteht, viel höher, als wenn es immer milde Temperaturen vorherrschen. Also das heißt, es muss wirklich einmal einen Bodenfrost geben, damit der sich wirklich schön vermehren kann? Ja, das gibt es aber bei Obstbäumen vor allem auch so. Ach so, okay. Ich habe mir gedacht, das ist ja generell ja nicht so gut, wenn jetzt das alles wegfriert. Na, Marillenkerne, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müssen auch einmal eine Frost durchgemacht haben. Ah, okay. Ich meine, du kannst es vortäuschen, wenn du das in den Tiefkühler legst und dann einsetzt, dann hätten sie auch schon mal den Frost überstanden. Ja, stimmt. Das habe ich sogar mal gelesen. Man kann Samen ein bisschen auf die Sprünge helfen, wenn man selber was ziehen will, indem man es vorher, glaube ich, kurz ins Gefrierfach legt und dann, glaube ich, erst aussieht. Irgendwas habe ich da mal gelesen. Ja, es gibt immer Mittel und Wege, wie man etwas vorzeitig zum Keimen bringt. Du darfst noch nicht vergessen, der Bärlauch braucht ungefähr 2 Jahre, bis aus einem Samen dann eine echte Bärlauchpflanze, wie wir sie kennen, entsteht. Also es ist eine sehr lange Vorlaufzeit. Okay, das ist wirklich. Also, so lange hätte ich mir es jetzt nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das würde eigentlich um einiges schneller gehen, so wie man es ja auch von anderen Sachen kennt. Ja, aber weißt du, woher der Bärlauch seinen Namen hat? Nein, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Meine Vermutung wäre jetzt irgendwie, dass es mit Zwiebel- oder Lauchgewächsen verwandt sein könnte, aber das wäre auch die einzige Vermutung. Das stimmt, es ist mit Zwiebel und Lauch und Knoblauch verwandt, also Schnittlauch vor allem, weil sie auch diesen charakteristischen Knoblauchgeruch hat. Aber man geht davon aus, oder es gibt so Legenden darüber, dass der Bärlauch seinen Namen daher hat, dass man angenommen hat, dass die Bären, wenn sie aus dem Winterschlaf kommen, sich an diesen Kraut, also am Bärlauch, weil er ja gerade frisch wächst, sich so vollgefressen haben, dass sie sozusagen so mit zu Bärenkräften gekommen sind. Ah, also das muss ich sagen, ist ja mal eine nette Geschichte der Namensgebung für so ein Kraut. Das gefällt mir. Wenn du sagst, Bären, darf ich jetzt davon ausgehen, dass wir mal ein Kraut haben oder ein Kraut vorstellen können, das heimisch ist? Oder kommt es wieder von irgendwo? Na, dieses Kraut ist eher bei uns in den europäischen Raum heimisch oder ursprünglich herkommen, weil sie brauchen diesen feuchten, eher kalkhaltigen Boden. Deswegen findest du ihn hauptsächlich immer in Wäldern, wo es auch so ein bisschen schattig und kühler ist. Weil sie sind ein guter Nährstoffanzeiger. Wenn der Boden nicht kalkhaltig genug wäre, würden sie dort nicht gut wachsen. Weil du siehst ja immer, wenn du in den Wald gehst, hast du ja dann immer diese riesen Flächen vom Bärlauch. Und die sind vor allem halt auch immer in diesen schattigen Mischwäldern oder Laubwäldern gut zu finden. Okay, so Bärlauch, der wird nie auf einer offenen Wiese wachsen, wenn ich das jetzt so richtig verstehe. Hast du schon mal dort einen gesehen? Nein. Ja, okay, war ein bisschen eine blöde Frage, aber ich habe mir gedacht, ich stelle es jetzt pro forma nochmal dazu. Aber stimmt, ich habe den eigentlich noch nie auf der Wiese blühen gesehen. Naja, weil du findest ja eigentlich dann den Löwenzahn auch nicht in Wäldern, sondern auf Wiesen. Bestimmt, der ist leider nur in der Wiese. Alle Gartenbesitzer können davon sicherlich ein Liedchen singen. Ja, Bärlauch ist auch so wie Löwenzahn, oder wenn du in den Garten hältst, wenn du die Chance oder die Möglichkeit bietest, so eher so feuchtere, wie du findest ihn auch oft an Flüssen, an Ufern, weil es ja eben diese Feuchte hat. Wenn du es im Garten hast, musst du auch schauen, dass du es hin und wieder mal ein bisschen eindämmst, weil sie dann, sie brauchen zwar lang, dass sie sich vermehren, aber wenn er sich vermehrt, dann ist das teilweise gigantisch. Okay, also das ist ähnlich, wie man es zum Beispiel vom Wermut her kennt. Dann die Pfefferminze, glaube ich, ist ja auch dafür bekannt, dass sie gerne stark vermehrt. Ja, ja, die vermehrt sich eher über so Wurzeln. Okay. Aber die Zitronenmelisse, wenn du die mal im Garten hast, findest du im nächsten Jahr dann teilweise auch an Gegenden, wo du nie daran gedacht hast, dass du dort jene Zitronenmelisse finden wirst. Und ist es dann, du sagst, im Garten ist es relativ leicht, dass ich den in den Garten reinbringe. Richte ich zum Beispiel jetzt in den Wald, grabe mal ein bisschen Bärlauch aus, oder wie mache ich denn das am gescheitesten, damit ich den bei mir kultivieren kann? Am besten ist, du lässt ihn stehen, wo er ist. Das ist klar, aber wenn ich jetzt sage, ich hätte es gern. Du kannst auch bei den Blüten dir die Samen mitnehmen und ihn ausstreuen, und dort, wo er am besten wachsen könnte, dann wird er dort auch wachsen. Okay, also das ist am einfachsten halt mit den Samen. Du musst nur immer denken, dass du mir einen feuchten, sehr kalkreichen Boden zur Verfügung stellst, wo es auch kühler ist, schattig ist und sehr feucht. Okay, wobei du mit dem Argument, man lässt ihn dort am besten, wo er ist, vollkommen recht hast, wie du gesagt hast, der wuchert da recht gern, und dann hat man natürlich zu Hause im Garten das Problem, ja, irgendwann überwuchert er alles, und das will man ja auch nicht unbedingt haben. Na, du willst ja zu Hause, willst du ja viel Gemischtes haben, da willst du ja nicht nur das eine haben, weil der Bärlauch ist ja saisonal begrenzt, so er blüht ungefähr April, Mai, jetzt im Mitte, Ende März könnten wir schon Chancen haben, dass wir die ersten jungen Bärlauchblätter finden. Nur da ist auch meine Bitte an alle, die den Bärlauch selber sammeln gehen, bitte nicht gleich alles ausreißen, zumindest 2/3 von einer Pflanze stehen lassen, damit die anderen auch entweder was finden, beziehungsweise dass die Pflanze noch genug Kraft hat, dass sie die nächsten Winter überstehen kann. Wir wollen ja keine Rodung betreiben, wir wollen ja begrenzt für uns sammeln, für den eigenen Bedarf. Und es braucht keiner jetzt seine Kilo nach Hause schleppen. Das bringt nichts. Da bin ich voll und ganz bei dir, weil zeitweise, wenn man durch so Bärlauchgebiete geht, ist ja furchtbar, muss man ehrlich sagen, wie die Leute da mehr oder weniger roden. Man könnte schon fast meinen, die werden mit einer Sense drüber gefahren und reißen alles mit, was irgendwie geht. Genau. Bitte dann auch völlig nur versuchen, die Blätter mitzunehmen. Am besten sind ja diese ganz frischen, hellgrünen. Nur da ist gleich mein Aufruf, bitte aufpassen, wenn man selber sammeln geht, dass man sie nicht mit Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen verwechselt. Die sind nämlich hochgiftig. Genau, und das ist nämlich, was ich gleich als nächstes ansprechen wollte. Es passiert ja leider immer wieder, man liest doch immer, dass da eben sowas passiert, dass Leute sich vergiften, weil sie beim Sammeln des Bärlauch nicht wirklich aufpassen. Aber im Grunde, ich glaube, wenn man ein bisschen noch aufpasst, kann man eigentlich ganz einfach den Bärlauch von den Maiglöckchen und der Herbstzeitlosen unterscheiden, oder? Ja, es gibt mehrere Arten, an denen du es erkennen oder unterscheiden kannst. Die, welche da wären? Einen kenne ich, glaube, man erkennt sie logischerweise am Hand vom Geruch, weil der Bärlauch ja nach Knoblauch oder wie Knoblauch riecht. Gibt es da noch mehr? Genau, Knoblauch ist ein Indikator. Wenn du ein Blatt brichst, riecht der Saft nach Knoblauch. Was natürlich, wenn du jetzt länger unterwegs bist und das bei mehreren machst, die Gefahr birgt, dass du den Geruch schon auf den Händen hast und es schon von den Händen her riechst und gar nicht mehr vom Blatt. Auch das, klar, erscheint logisch, weil die ätherischen Öle bleiben ja nicht nur im Blatt drinnen, die verteilen sich auf unserer Haut. Genau. Du kannst den Bärlauch eigentlich verwenden, kann man vom Bärlauch alles verwenden. Wir verwenden halt hauptsächlich in der Küche die Blätter, du könntest aber auch die Wurzeln und so verwenden. Ach so. Ja, du könntest den eigentlich umfassender verwenden. Aha, das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Interessant. Aber wenn wir jetzt schon beim Blühen sind, die Blüten zum Beispiel sind auch anders. Der Bärlauch hat so wie Schnittlauch, kannst du dir vorstellen, einen Stiel in der Höhe, wo du oben so eine Knospe drauf sitzen hast, wo dann die ganzen Samen sind. Die Maiglöckchen haben ja dieses charakteristische, einen Stiel hinauf und mehrere Glöckchen links und rechts. Und die Herbstzeitlose blüht überhaupt violett, also die schaut ja ganz anders aus. Ja, und ich glaube, ich bin mir jetzt ganz sicher, aber Herbstzeitlose und Maiglöckchen wachsen ja auch nicht unbedingt auf den Gebieten, wo der Bärlauch primär ist, oder? Es kann schon gut sein, dass du Regionen findest, wo sie sich ein bisschen vermischen. Tendenziell, auch aus meiner Erfahrung, wenn du in einen Wald gehst und ein Bärlauchfeld findest, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort was anderes dazu wächst, ziemlich gering. Aber da kann man auch schon sich die Blätter anschauen, da wären wir schon beim zweiten Punkt, oder eigentlich beim dritten. Und zwar, der Bärlauch hat einen längeren Stiel. Also du hast einen Stiel und dann erst das Blatt. Und beim Maiglöckchen hast du eigentlich kaum einen Stiel. Also das und wächst quasi direkt, gell, das Blatt vom Boden raus beim Maiglöckchen. Na, sie wachsen zumindest auch paarweise dran. Okay. Und der Bärlauch ist so einzeln wachsend und ein Stückchen vom Boden abgehoben. Und die Herbstzeitlose hat ein breites Blatt. Also die ist wirklich vom direkt am Boden. Aha. Also auch so könnte das mehr oder weniger mal schon im Vorfeld sehen, was ich da eigentlich pflücke. Genau, weil der Bärlauch hat eher weiche Blätter. Aber vor allem, was man auch eben, weil sie wachsen einzeln und haben diesen Stiel unten dran. Okay. Also ich denke mal, mit dem könnte man durchaus dann schon ein bisschen sicherer den Bärlauch pflücken. Man generell muss man dazu sagen, die Tipps sind immer alle total gut und man muss halt sie wissen, nur jeder ist auch beim Sammeln immer selbst dafür verantwortlich, was er da pflückt. Also eine Garantie kann man natürlich nie abgeben und wenn ihr pflücken geht und euch aber nicht so ganz sicher seid, ich glaube, man kann ihn kaufen, aber... Man kann ihn kaufen, das wollte ich gerade sagen. Wenn man sich nicht sicher ist, dann erfreut man sich in der Natur am Geruch, am Aussehen und geht lieber in den Supermarkt und kauft sich mit einer 90%igen Sicherheit, dass es Bärlauch ist, den Bärlauch lieber frisch dort. Ja, wie gesagt, wenn ihr unsicher seid, wirklich lieber im Supermarkt kaufen oder am Wochenmarkt, am genereller Markt, wo ihr es halt so kaufen könnt. Weil ja, eine Vergiftung an sich, glaubt, die wollen wir ja alle nicht unbedingt haben. Bitte nicht. Ja. Was ich noch sagen wollte, entschuldige. Ja, kein Problem. Dass nämlich auch von Maiglöckchen und Herbstzeitlose auch die Blätter giftig sind. Das heißt, wenn du so ein Blatt angegriffen hast, vor allem die Herbstzeitlose, dann solltest du so schnell wie möglich Hände waschen. Weil auch wenn du dann die Finger doch irgendwie abschlägst und mit dem Mund in Berührung kommst, hast du noch das Gift auf den Fingern. Ach so, das bleibt so haften sogar. Ah, okay. Ich habe mir gedacht, das würde erst nur wirken, wenn ich das ganze Blatt mehr oder weniger verzehre. Nein, es reicht schon, wenn du es angreifst und dann irgendwie in Kontakt kommst. Also da sollte man schon aufpassen. Ich glaube ja auch, das ist ja, wenn nur ein Blatt oder sagen wir zwei, drei Blätter... Herbstzeitlose oder Maiglöckchen bei meinem Bärlauch dabei sind. Ich glaube, selbst das würde ja mir schon Vergiftungserscheinungen bescheren, wenn ich das verzehre mit dem Bärlauch, oder? Soweit ich weiß, ist die Herbstzeitlose sogar ein bisschen giftiger als das Maiglöckchen. Also sogar noch? Okay. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Aber man sollte generell schauen, dass es wirklich rein ist, weil ja... Ich glaube, wir kommen zu angenehmeren Themen. Ja. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Wenn ihr euch wirklich nicht sicher seid, dann kauft es lieber im Supermarkt. Aber im Grunde, es ist nicht schwer, einfach Bärlauch selbst zu pflücken. Wenn man diese paar Tipps beachtet, sollte man eigentlich immer einen Bärlauch finden. Ja, Bärlauch, wird der eigentlich auch irgendwie als Hausmittel oder sowas verwendet? Weil wir wissen ja, wie wir es in vielen Folgen gehabt haben, die sind für oder gegen was. Gibt es da beim Bärlauch auch irgendwas, was man ihm nachsagt? Ja, du kannst ihn vielfältig verwenden. Es gibt sogar aus der Volksmedizin natürlich so Einsatzgebiete wie Magen-Darm-Probleme oder was hätte ich noch im Angebot? Ich hoffe, du hast nicht selbst Magen-Darm-Probleme, du sagst im Angebot. Nein, weil es sagt auch ein bisschen Cholesterin senken, Blutdruck senken, gegen Atherosklerose. Also du kannst ihn, oder manche sagen Kopfschmerzen, du kannst ihn auch weit verbreitet einsetzen. Es gibt sogar Kuren, wo du so in Tinktur für drei Wochen dann verwendest, dass es dir dann einfach besser geht, sogar gegen Müdigkeit. Das trifft sich ja gut im Frühjahr, da kommt wieder vom Winterschlaf die Frühjahrsmüdigkeit und dann wieder etwas, wo du sagst, ja, da bin ich wieder ein bisschen frischer, vitaler. Mhm. Das hat sicher auch was mit dem Vitamin C und dem Eisen und den ganzen ätherischen Ölen im Bärlauch an sich zu tun. Okay, also habe ich das richtig rausgehört, der Bärlauch ist somit sehr Vitamin C-haltig. Er enthält zumindest auch Vitamin C. Ah, okay, also nicht jetzt im Vergleich zu, weiß nicht, Zitrone oder ich glaube Kraut hat ja auch Vitamin C drin. Im Prinzip haben alle Pflanzen mehr oder weniger Vitamin C. Okay. Natürlich haben die Zitrusfrüchte in Relation gesehen die meisten, aber sogar der Schnittlauch hat ein bisschen Vitamin C. Okay, ja, das habe ich auch wieder nicht gewusst. Sehr interessant, muss ich sagen. Ja, kulinarisch, wie würdest du ihn da verwenden? Oder sagen wir so, generell, wie kann man Bärlauch generell verwerten? Was könnte man damit denn alles Schönes machen? Also du kannst natürlich Bärlauch auch trocknen, nur dann gehen natürlich die ätherischen Öle verloren. Ja, klar. Also wenn, dann am besten immer frisch verwenden, so wie bei fast allem. Du kannst ihn aber, weil wir im Frühjahr noch kein Schnittlauch haben zum Beispiel, in klein schneiden oder in Streifen schneiden und zum Beispiel auch aufs Butterbrot legen. Mhm, das stelle mir persönlich sehr, sehr gut vor. Vor allem der Vorteil ist, ich habe zwar beim Bärlauch, finde ich, immer diesen wunderbaren Knoblauchgeschmack, zum Beispiel Bärlauchcremesuppe ist ein Traum, und man hat dann auch einen wesentlichen Vorteil. Man schmeckt zwar dieses Knoblauchähnliche, also sehr Knoblauchähnliche, aber danach riecht man nicht so wie nach dem Knoblauch. Und ich finde, das ist einer der wesentlichen Vorteile vom Bärlauch für mich. Ja, oder du kannst ihn ja auch natürlich in Aufstriche verarbeiten oder für die Garnierung. Du kannst ihn auch in, ich habe zum Beispiel gesehen, Cordon Bleus damit machen, mhm, oder Erdäpfelauflauf damit garnieren oder in Pizza unterheben. Wie du gesagt hast, die Suppe, diverseste Dips, Pesto. Also ja, Pesto haben wir ja damals gemacht. Ich glaube, das sind wir vor 2-3 Jahren, waren wir mal in Pötzensdorf vor Schlossberg gesammelt. Das ist schon etwas länger her. Das ist schon länger her? Ja. Okay. Noch vor einem undefinierbaren Zeitraum waren wir mal in Pötzensdorf vor Schlossberg Bärlauch pflücken. Und da haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so ein wunderbares Bärlauch-Pesto damals gemacht. Oh ja, und das kann ich mich noch erinnern. Und ich glaube, Strudel haben wir auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. So Bärlauch-Strudel, der ist ja auch, finde ich, ein Traum. Der mit Feta, oh, könnte ich gar nicht genug von kriegen, muss ich ehrlich sagen. Ich merke, du bekommst schon langsam Hunger. Ja, durchaus. Und wenn ich immer so auf Bärlauch denke, da kann ich auch noch Appetit bekommen. Ja, aber das ist auch das eben, weil es den Stoffwechsel anregt, die Magen-Darm, Galle, also einfach die ganze Verdauung auch anregt, ist es natürlich auch leicht verdaulich und verträglich. Das ist eigentlich ein ziemlich, soll man sagen, vielseitiges Kraut. Nicht nur jetzt von dem, wie ich es verwenden kann, sondern auch von dem, was uns mehr oder weniger bringt. Ja. Ja, man glaube, eins fällt mir noch ein, haltbar kann man ihn ja machen, man trocknen, wie du gesagt hast, würde ich jetzt nicht unbedingt tun. Also ich mache es ja gern so, wenn ich ihn jetzt für später, für den Sommer oder auch teilweise sogar Herbst aufheben möchte. Ich säubere mal die Blätter, weil ich gehe ja selber pflücken. Danach blanchiere ich sie kurz und dann schaue ich, dass die wirklich super abtropfen können. Also muss wirklich, da sollte relativ wenig Wasser dabei sein. Und dann schichte ich mir das in ein ganz normales Gefriersackerl rein, verschließe und friere es ein und kann es dann eigentlich noch relativ gut verwenden. Weil du jetzt gesagt hast, blanchieren. Hast ja, du schon mal probiert, so Spinat auf Bärlauchbasis? Spinat auf Bärlauchbasis, meinst du Cremespinat? Nein, einfach den Bärlauch nehmen und aus dem Spinat machen. Also nein, das habe ich noch nicht probiert. Ich habe zwar schon viel gemacht, aber das hätte ich jetzt noch nicht gemacht. Probier es mal, das ist sicher auch zum Leberkäse oder Erdäpfel ein herrliches Geschmackserlebnis. Mhm, das denke ich mal. Also quasi, ich mache wie im Blattspinat einfach Bärlauchblätter da, stattdessen. Genau. Ah, das ist eine gute Idee. Wenn du eine Suppe draus machen kannst, dann kann man es aus allem, also die Blätter natürlich auch in dem Hinsicht. Ja, du hast eigentlich vollkommen recht. Ja, ich würde sagen, beim Rezept werden wir es heute mal ein bisschen anders machen, als wir es gewohnt sind von den Kräuterfolgen. Und zwar, ihr wisst ja, es gibt ja seit kurzem diesen Gruß aus der Küche bei mir, wo ich ja mehr oder weniger während dem Kochen aufnehme und euch einfach erzähle, was ich da mache, etc., etc. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, wir haben immerhin jetzt noch Ende Februar, gibt es ja noch leider keinen Bärlauch zum Pflücken, obwohl es ja schon warm wäre, aber es gibt ihn zurzeit noch nicht. Und daran würde ich dich, liebe Zwerge, mal einladen, dass wir heuer wieder mal die Chance ergreifen, gemeinsam pflücken zu gehen. Da können wir dann während dem Pflücken aufnehmen, dann kannst du mir noch einmal schön die ganzen Sachen, die wir vorher beschrieben haben, zeigen und erklären. Da können wir auch ein paar Fotos dann dazu machen. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es sie nicht stört, verschwinden wir gemeinsam in die Küche und machen für unsere Hörer und Hörerinnen gemeinsam ein Gericht und nehmen einfach während dem Kochen auf. Was hältst du von der das Idee? Das ist eine super Idee, Twisa. Da bin ich glatt dabei. Ach, das freut mich jetzt. Wer aber vielleicht schon ein bisschen Bärlauch noch eingefroren hat und den verarbeiten möchte, für den verlinke ich ein Rezept. Das habe ich vor einiger Zeit schon selbst gemacht. Das ist ein Blogartikel von mir. Da gibt es auch ein paar Beispiele, jetzt, wie man Bärlauch etc. pflücken kann etc. Ja, das ist ein Bärlauchpest und das verlinke ich euch einfach im Beitrag zur aktuellen Folge. Ja, somit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wieder mal vielen lieben Dank, Zwege, dass du gekommen bist und uns heute so viel über Bärlauch erzählt hast. Sehr gerne, du weißt, das mache ich liebend gerne. Das stimmt, das merkt man. Also du bist mit so einer Freude immer dabei, das gefällt mir. Und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, die Hörerinnen und Hörer sind auch immer begeistert von den Kräuterfolgen. Das freut mich, gerne. Danke, danke, danke. Ja, ich sage danke und euch sage ich wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen des verlinkten Rezepts dieses Mal. Und mit Bärlauch hören wir uns dann demnächst mal wieder. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge. Servus! Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.